Kapitel 05. Gott ist ein guter Vater. Viele Christen projizieren die Erfahrungen, die sie mit ihren irdischen Vätern gemacht haben, auf Gott, ihren himmlischen Vater. Das geschieht sehr oft, ist aber ein schrecklicher Fehler, denn Gott ist ein besserer Vater als der beste irdische Vater, den man je auf der Erde haben könnte. Wenn dein Vater aus irgendeinem Grund kein guter Versorger für dich war, dann wirst du Schwierigkeiten haben zu glauben, dass dein himmlischer Vater dich großzügig versorgen wird. Das war auch die Erfahrung, die meine Frau und ich gemacht hatten. Wir sind beide aus unterschiedlichen Gründen sehr arm aufgewachsen. Es fehlte an materieller Versorgung. Aber in seiner Gnade hat Gott unsere Herzen verwandelt, so dass wir ihn als den Vater sehen können, der er wirklich ist. In Matthäus 7,7,1 erzählt Jesus eine Geschichte. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr erfinden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und, wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Jesus kommt in dieser Geschichte zu einer interessanten Schlussfolgerung. Schauen wir uns ein paar Schlüsselworte in dieser Passage an. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Hier sind die beiden Schlüsselworte, wie viel mehr und Gutes. Es ist interessant, dass Jesus nicht sagt, wie viel mehr wird Gott euch Gutes geben. Er sagt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben. Eines der Probleme beim Empfangen von Gottes Segen besteht darin, dass wir nicht verstehen, dass unser himmlischer Vater von Natur aus gut ist. Er gibt nicht auf die Art und Weise, wie ein irdischer Vater seinen Kindern gibt. Er ist viel großzügiger. Auf diese wunderbare Art offenbart uns Gott sein Herz. Er gibt uns nicht einfach nur genug, um durchzukommen oder zu überleben. Er möchte uns Gutes geben. Im Dezember 1984 fuhr ich zusammen mit meinem Bruder und einem guten Freund in Urlaub. Ich hatte gerade die Bibelschule abgeschlossen und angefangen, in der Gemeinde zu arbeiten. Ich hatte sehr wenig Geld und wir entschlossen uns, für eine Woche nach Südjugoslawien zu fahren. Am Ende unseres Urlaubs fuhren wir nach Albanien. Es passierte etwas Unvorhergesehenes, was für mich verheerende Folgen hatte. Der Motor meines Autos ging kaputt. Es war mitten in der Nacht und es goss in Strömen. Wir waren in der Nähe der albanischen Grenze und kannten niemanden in dieser Gegend. Wir waren der Sprache nicht mächtig und konnten deshalb auch keinem unser Problem schildern. Das war lange vor dem Handy-Zeitalter. Irgendwie schafften wir es, eine Werkstatt ausfindig zu machen, die unseren Wagen dann abschleppte. Der Mechaniker sagte, unser Motor sei nicht mehr zu reparieren. Da es ein sehr seltenes schwedisches Auto, ein Saab, war es unmöglich, irgendwo im Land einen Austauschmotor aufzutreiben. Außerdem befanden wir uns in der Weihnachtszeit, was für unsere Situation auch nicht hilfreich war. Wir schafften es, in mein Heimatland, Österreich, zurückzutrampen. Mein kaputtes Auto ließen wir in Jugoslawien zurück. Der Mechaniker hatte uns gesagt, wenn wir mit einem Austauschmotor wiederkämen, würde er ihn sehr kostengünstig und innerhalb nur eines Tages einbauen. Zurück in Österreich, wurde uns klar, dass die Chancen, einen Motor zu finden, sehr gering waren. Es gab einige Probleme, aufgrund der Weihnachtszeit waren alle Geschäfte für fast eine Woche geschlossen, Ersatzteile waren kaum aufzutreiben und sehr teuer, wenn man sie dann fand. Und ich hatte kein Geld. Damals besaß ich noch keine Kreditkarte. Als ich in der Wohnung meines Bruders saß, wo ich damals wohnte, und über diese ganze Situation betete, sprach Gott sehr klar durch Matthäus 7,11 zu meinem Herzen, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Also bat ich den Herrn, mir einen Motor für mein Auto zu beschaffen. Ich bat ihn nur einmal und vertraute ihm von ganzem Herzen, weil ich glaubte, was Jesus verheißen hatte. Ich nahm den Telefonhörer ab und rief einen Autohändler in unserer Stadt an. Wegen der Weihnachtsferien war das Geschäft geschlossen. Aber genau in dem Moment, als ich anrief, kam zufällig der Geschäftsführer in den Laden, weil er etwas brauchte. Er nahm das Telefon ab. Nachdem ich ihm gesagt hatte, was ich brauchte, sagte er, einer unserer Kunden hatte gerade einen Unfall. Das Auto ist total kaputt, aber der Motor ist in perfektem Zustand. Es war genau das Modell, das ich brauchte. Er sagte, der Kunde habe das Auto bei ihnen gelassen, weil er einen Neuwagen gekauft hatte. Er machte mir ein sehr preiswertes Angebot für den Motor. Und als ich ihm sagte, dass ich ihn sofort bräuchte, meinte er, er würde seinen Mitarbeiter ins Geschäft rufen und ihn bitten, den Motor sofort auszubauen. Zwei Freunde, die von unserem Problem gehört hatten, sagten dann, dass Gott sie gebeten hatte, den Motor für mich zu bezahlen. Wir bekamen den Motor noch am gleichen Tag und machten uns auf den Weg nach Jugoslawien. Wir haben wirklich einen Vater im Himmel, der uns voller Freude viel mehr gibt, als ein irdischer Vater uns je geben könnte.